Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Jemandem dienen, das steht meistens nicht so hoch im Kurs. Da ist es doch viel angesehener und besser, sich in gehobener Position bedienen zu lassen. Oder vielleicht doch nicht. Ist der dienende Mensch wirklich immer der Unterlegene, der machtlose, passive Befehlsempfänger? Der ideale Mensch fühlt Freude, wenn er anderen einen Dienst erweisen kann. Der griechische Philosoph Aristoteles. Niemand dienet einem anderen aus freien Stücken. Weiß er aber, dass er damit sich selber dient, so tut er es gerne. Johann Wolfgang von Goethe. Wer dient, hat nichts zu sagen, sondern Anordnungen und Befehle zu empfangen, sie auszuführen und nicht nach deren Sinn zu fragen. Er gilt von vornherein als jemand, dessen Stellenwert in der Gesellschaft nicht besonders hoch ist, der es versäumt hat, sich eine Position zu erarbeiten, die nicht mit Minderwertigkeit, Unfreiheit und Ergebenheit zu tun hat. Zu dienen ist etwas Negatives. Doch bei genauerem Hinsehen stellt sich bald heraus, dass ohne dienende und hilfreiche Menschen unsere Gesellschaft in wesentlichen Bereichen schlechter funktionieren würde. Nicht nur deshalb, weil wir in einer Dienstleistungsgesellschaft leben. Dienen, man denkt eben an Herr und Knecht, man denkt an Herr und Sklave, man denkt an Bücklinge, man muss sich klein machen, das ist ja alles erstmal nicht sexy. Armin Nagel aus Köln. Er bezeichnet sich als Service-Comedian. Seine Arbeit besteht darin, mittels komödiantischer Eingriffe und Vorträge Unternehmen und Organisationen für Defizite in ihren Dienstleistungen zu sensibilisieren. Meist wird er dazu von Firmen beauftragt, die ahnen, dass sie in dieser Beziehung betriebsblind sind. Dahinter steckt die Annahme, dass ein Außenbeobachter wesentlich besser den Finger in Wunden legen kann als ein Betriebsangehöriger. Zumal die Wörter dienen oder Service in Deutschland immer noch einen unangenehmen Beigeschmack haben. Service bedeutet anderen Menschen das Leben leichter machen. Und im Leichtermachen steckt auch schon die Leichtigkeit. Und in der Leichtigkeit steckt auch schon wieder der Humor, ja, also die Freude, der Spaß. Und ich komme eben auch beruflich schon von immer aus dieser Humorecke, Comedy und so weiter, hat mich immer interessiert. Und das zu verbinden, fand ich dann eben spannend. Angefangen hatte das mit der Idee, an einem Wochentag, dem sogenannten Diensttag, Menschen unentgeltlich Hilfeleistungen zur Verfügung zu stellen. Für die erste Aktion suchte sich Armin Nagel die Kölner Innenstadt aus, in der die Parkplatzsuche zu einem Kommandounternehmen werden kann. Was er anbot, war: Ein Parkservice war eine spontane Aktion, wo halt jemand gerade eingeparkt ist. Dann stellte sich zufälligerweise raus, dass es der Dominik Salizake war, ein bekannter Fernsehschauspieler. Der hat dann witzigerweise auch gleich mitgespielt und ich habe ihm halt beim Einparken geholfen. Er wollte eigentlich weggehen. Ich habe mich ins Auto reingesetzt, habe gesagt, okay, solange du jetzt weg bist, passe ich auf das Auto auf. Nicht immer wartet der Service-Comedian, bis er und seine Mannschaft von einem Unternehmen gerufen werden. Manchmal wird er auch auf eigene Initiative tätig. Die spektakulärste Aktion, die Armin Nagel mit seinen Kollegen ungefragt durchführte, fand 2009 statt und zog weite Kreise. Da habe ich eine ICE-Toilette auf der Fahrt von Köln nach Düsseldorf geentert mit meinem Kamerateam. Und Sie kennen ja in den ICE-Toiletten das Schild, bitte hinterlassen Sie den Raum so, wie Sie ihn vorfinden möchten. Und ich bin halt daran mit einem wunderschönen Teppich mit roten Rosen. Ich habe den Raum austapeziert und habe den halt mal so richtig schön hergerichtet. Ja, die Kundinnen und Kunden fanden es super. Die Zugschaffnerin, die das dann entdeckt hat, fand das im ersten Moment nicht so toll. Also die haben mich dann fast rausgeschmissen. Doch durch die Verbreitung des Videos im Internet wurde die Deutsche Bahn nicht nur auf Armin Nagel aufmerksam, sondern auch darauf, dass eine Verschönerung der Zugwaschräume eine gute Idee ist. Schließlich würde dies der Kundenzufriedenheit dienen. Armin Nagel wurde sogar gefragt, ob er nicht als Werbefigur für die Deutsche Bahn tätig werden wolle. Daraus wurde nichts. Aber auch andere Institutionen begannen sich nun für seine Philosophie des Dienens zu interessieren und ihn zu beauftragen. Das galt auch für einen Unternehmenszweig, der, wie kaum ein anderer, mit schlechtem Dienst am Kunden in Verbindung gebracht wird. die Nahverkehrsbetriebe unserer Großstädte. Wir haben uns beschäftigt mit der Straßenbahn als Ort des Grauens und haben uns überlegt, wie können wir Leben in so eine Straßenbahn reinbringen? Wenn man guckt, die Leute sind da sehr vereinzelt, gucken eigentlich ständig auf ihr Handy, jeder ist für sich. Und das Schöne an der Straßenbahn, also diese Fahrt, dieses Fahrtgefühl, was passiert eigentlich draußen, wenn ich durchs Fenster gucke, das geht irgendwie verloren. Und dann hatten wir eben die Idee, eine Straßenbahn in einer Kurzaktion in ein mobiles Kino zu verwandeln. Das heißt, wir haben eine Western-Story entwickelt mit Schauspielern. Und diese Western-Story wurde gespielt in der Bahn und entlang der Strecke. Das heißt, es gab auch entlang der Strecke Szenen, Bilder, die scheinbar zufällig mit dem Geschehen in der Bahn korrelierten. Menschen freuen sich, blühen auf und sehen etwas versöhnter auf ihren Alltag, wenn ihnen jemand dient. So sieht es jedenfalls Armin Nagel nach langen Jahren seiner Arbeit als Service-Comedian. Ich glaube, dass das auch wirklich was mit einem Land zu tun hat, ob es sowas wie ein Service-Gen in Anführungsstrichen gibt oder nicht. Nichtsdestotrotz kann man dann trotzdem auch was tun und dran arbeiten. Ich glaube, das geht grundsätzlich schon in eine ganz gute Richtung. Jeder wird da seine eigenen Erfahrungen machen. Und Sie haben sicher auch weiterhin schlechte Erfahrungen, aber ich denke, es gibt mittlerweile schon auch tolle Beispiele für guten Service bei uns. Trotzdem bleibt ein Paradox. Wir werden gerne bedient, sind aber selten bereit, in gesellschaftlichen Zusammenhängen selber zu dienen. Das fiel schon dem Altbundespräsidenten Roman Herzog auf, der 1997 in einer Rede feststellte: Wir sind schon ein merkwürdiges Volk, wenn wir mit Freude Maschinen bedienen, aber jedes Lächeln gefriert, wenn es sich um die Bedienung von Menschen handelt. Dienen als Haltung, als Lebensphilosophie, damit scheinen sich vor allem die Deutschen schwer zu tun. Doch woran liegt das? Der Siegener Philosoph und Zukunftsforscher Bruno Grantsche versucht eine Antwort. Ich glaube, das hat historische Gründe. Wir hatten ja in der Menschheitsgeschichte unglücklicherweise Zeiten, wo diejenigen, die dienen, diejenigen, die bedient werden, tatsächlich als anthropologische Differenz aufgefasst wurden. Also in dem Fall Bürger oder Adlige oder Noble und auf der anderen Seite vor allem Sklaven. Und es war in der antiken Ontologie sogar tatsächlich ein anthropologischer Unterschied. Also die Barbaren oder Sklaven und die Hellenen waren tatsächlich unterschiedliche Menschentypen von Verständnis her. Ideengeschichtlich betrachtet waren es die Philosophen der Antike, die dem Dienen einen schlechten Beigeschmack einrührten. Bei Platon sollte der perfekte Staat von Philosophen geleitet werden, der Rest habe mehr oder weniger unterwürfig zu sein. Platons Schüler Aristoteles ging in seiner Staatslehre sogar so weit zu behaupten, dass einige Menschen zunächst zum Herrschen, andere zum Beherrschen geboren seien. Ein Echo dieser Ansichten ist auch heute noch zu spüren. Nämlich dann, wenn Gäste in einem Restaurant meinen, die Kellnerin grantig oder von oben herab behandeln zu dürfen. Matthias Jonen ist stellvertretender Geschäftsführer des Verbandes des Hotel- und Gaststättengewerbes Nordrhein. Für ihn drückt sich in solchem Verhalten auch eine gesellschaftlich bedingte Komponente aus. Ich denke mal, das fehlt so ein Stück weit in der Gesellschaft, da eine gewisse Art von neuer Kultur oder andere Art von Kultur an den Tag zu legen. Vielleicht ist die üblicherweise bediente Person auch häufig zumindest in der Lage oder meint in der Lage zu sein, dass man da also alles mit dem Dienenden oder Andienenden machen kann. Und das trägt immer noch so ein Stück weit in die Gesellschaft rein. Die Dienenden gelten als ohnmächtig und infolgedessen als Personen, die sich allein durch ihren Status im ökonomischen System nicht wehren können oder dürfen. Das deutsche Wort dienen geht auf eine indogermanische Wurzel zurück, die ursprünglich laufen bedeutete. Der dienende Mensch musste für seinen Herrn laufen, aber ohne ihn lief auch nichts. Was würde heute geschehen, träte folgendes Szenario ein. Dienstleister wie Altenpflegerinnen, Kassierer, Kindergärtnerinnen, Postzusteller oder Verkäuferinnen würden plötzlich die Arbeit niederlegen. Ein Riesenchaos wäre die Folge. Vielleicht käme es dann zu etwas mehr Respekt und Wertschätzung gegenüber den dienenden Berufen? Respekt, den schon die wohl berühmteste aller Krankenschwestern, Florence Nightingale, im 19. Jahrhundert für ihren Beruf einforderte, als sie schrieb: Krankenpflege ist keine Ferienarbeit. Sie ist eine Kunst und fordert, wenn sie Kunst werden soll, eine ebenso große Hingabe, eine ebenso große Vorbereitung wie das Werk eines Malers oder Bildhauers. Denn was bedeutet die Arbeit an toter Leinwand oder kaltem Marmor im Vergleich zu der am lebendigen Körper, dem Tempel für den Geist Gottes? Die Menschen, die dafür sorgen, dass wir uns wohlfühlen können, bleiben meist im Hintergrund. Wir sind uns nicht bewusst darüber, welchen Luxus sie uns dadurch ermöglichen, dass sie auf unsere Kinder Acht geben, die Straßen fegen oder uns auch nur eine Semmel in der Bahnhofsbäckerei verkaufen. Eine ethische Herausforderung wäre es, diesen Zeitgenossen mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Umso erstaunlicher ist es da, dass es immer noch genug junge Menschen gibt, die beispielsweise einen Beruf im Hotel- und Gaststättengewerbe ergreifen. Dazu, so Matthias Jonen, muss man nicht besonders demütig veranlagt sein. Man sollte Menschen lieben. Man sollte nicht notwendigerweise nur bekannte Menschen oder bekannte Gesichter lieben, sondern eigentlich sollte man im Grunde genommen jedem zunächst die gleiche Chance bieten, die gleiche Chance zur Verfügung stellen. Man sollte aber auch ein Stück weit einfach sagen wollen, ich will hier ein moderner Märchenerzähler sein, ich will hier Urlaub vom Alltag oder sowas generieren. Matthias Jonen betont, dass man die charakterliche Grundvoraussetzung für einen primär dienenden Beruf nicht lernen kann. Voraussetzung sei vielmehr eine soziale Umgangskultur, wie man sie im günstigsten Fall vom Elternhaus oder der Schule vermittelt bekommt. Es geht um so eine Art von Aura, die ich mitbringe. Die muss nicht unbedingt immer ein breites Lächeln im Gesicht sein, sondern die muss einfach eine Offenheit haben, die muss einfach den Versuch unternehmen, andere Leute mitzunehmen auf so einer kleinen Reise. Zum Dienen muss man geboren sein. Allerdings nicht so, wie es in der Lebensordnung des Mittelalters vorherrschte, in der ein Leibeigener während seines gesamten Daseins Eigentum seines Fürsten blieb. Wer heute als Restaurantfachkraft arbeitet, reagiert nicht auf jedes Fingerschnippen, sondern spielt gekonnt auf der Klaviatur der zwischenmenschlichen Beziehungen. Er dient, aber selbstbestimmt. Für den Philosophen Bruno Gransche zeigt sich hier auch die doppelte Bedeutung des Begriffs dienen. Zunächst mal hat man rein von dem Wort her so zwei Aspekte drin. Das eine ist ja das Dienen, wie wir es vielleicht eher so ein bisschen pejorativ auffassen, eines Dieners, dass man da irgendwie sich unterwürfig zeigt und jemand anderem zu Diensten ist. Das zweite ist aber tatsächlich nützlich sein. Wir sagen ja von Objekten, das dient mir zu einem Zweck. Und dieses Nützlichsein geht einher mit Gebrauchtwerden. Das ist ja auch im Herr-Knecht-Verhältnis. Der Knecht dient dem Herrn ja als Diener, aber er dient dem Herrn auch, weil der Herr den Knecht ja braucht und auf ihn angewiesen ist. Und insofern ist das Dienen und Dienen können eine spezifische Rolle, die mit Wertschätzung einhergeht. Für Bruno Gransche zeigt sich an diesem langsamen Bedeutungs- und Imagewandel auch, dass das Gesamtphänomen Dienen in den modernen Gesellschaften endlich einmal genauer betrachtet werden sollte. Denn Dienen heißt auch nützlich sein. Ich glaube, es wäre sehr schlimm für ein Leben, wenn man zum Schluss kommt, dass man zu nichts Nütze ist. Dass niemand einen braucht. Dass man genauso gut auch nicht da sein könnte. Es würde keinen Unterschied machen. Ich glaube, das wäre katastrophal für eine Lebensbilanz. Also das Bewusstsein, gebraucht zu werden, nützlich zu sein und jemandem dienen zu können, ist essentiell, glaube ich, als sinnstiftende Kategorie für ein Leben. Im Übrigen hängt das, womit man Nutze sein kann, von der eigenen Kompetenz ab. Also was ich tun kann, kann ich auch anbieten als Leistung. Und wenn es begehrt wird und gebraucht wird, dann beziehe ich daraus Anerkennung. Denn was wir können, welche Kompetenzen und Fähigkeiten wir haben, ist ganz wesentlich identitätsstiftend. Nicht nur im Beruf beziehen wir Bestätigung und Prestige daraus, in welcher Form und bis zu welchem Grad wir gebraucht werden. Wenn Sie Menschen fragen, wer sind Sie, dann wird ganz oft, vielleicht nach dem Namen, mit einem Beruf geantwortet. Also eigentlich mit einer Fähigkeit, mit etwas, was man tut und anbieten kann. Was tue ich, was kann ich, was macht mich aus im Kompetenzsinne? Und da sieht man, glaube ich, wie sehr wir uns darüber identifizieren, was wir können, wie wir gebraucht werden. Und nicht nur im beruflichen Kompetenzsinne von den Fähigkeiten, sondern natürlich auch emotional in Partnerschaften. Durch Dienen zu herrschen ist das Geheimnis des Erfolgs. Wahres Herrschen ist Dienen. So heißt es im I Ching, dem chinesischen Weisheitsbuch aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. So abseitig es klingen mag, dass Dienen das wahre Herrschen ausmachen soll, nimmt dieser Gedankengang im Denken des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel eine beherrschende Rolle ein. In seinem Buch Phänomenologie des Geistes, erschienen 1807, widmete sich Hegel dem Verhältnis von Herr und Knecht. Es ist eine der berühmtesten Episoden der deutschen Philosophie, weil sie der Relation zwischen Diener und Bedientem eine neue Pointe verschafft, so Bruno Gransche. Diese beiden Elemente, die er mit Herr und Knecht bezeichnet, die konfligieren um Anerkennung. Sie wollen beide anerkannt werden und kämpfen darum. Und dann kommt es zu einem Unterwerfungsmoment, wo eben sich herausstellt, wer von beiden Herr und wer Knecht ist. Nämlich der, der eher bereit wäre zu sterben, als sich zu unterwerfen, wird Herr. Und der eher bereit ist zu dienen, als zu sterben, wird Knecht. Wäre das ein reines Konfrontationsverhältnis, würde dies einen immerwährenden Kampf bedeuten. Doch nach Hegel brauchen Herr und Knecht einander. Der eine kann ohne den anderen nicht leben, arbeiten und seine Position in der Gesellschaft klarstellen. Beispielsweise würde die Bedeutung des Herrn keiner zur Kenntnis nehmen, wenn er nicht Untertanen hätte. Der eigentliche Nutznießer dieses Verhältnisses ist jedoch der Knecht. Das geschieht folgendermaßen, dass der Knecht eben für den Herrn arbeitet und eben die Natur umarbeitet, also dem Feld Nahrung abringt und Materie umformen kann als Handwerker und so weiter. Er kann sich über die Natur stellen, insofern er sie sich selbst als Mittel, als Lebensgrundlage umarbeitet. Denkt man Hegels Theorie über das Herr-Knecht-Verhältnis weiter, so kommt man zu einer überraschenden Erkenntnis. Wer dient, hat Macht. Der Herr hat ein anderes Naturverhältnis, denn er ist auf den Knecht angewiesen, der für ihn arbeitet. Das bedingt, dass die Machtverhältnisse sich umkehren. Zwar ist der Gutsbesitzer oder Fürst zunächst in einer höheren Position dem Knecht gegenüber, doch durch die Herrschaft über die Natur und die Abhängigkeit des Herrn von der Arbeit seiner Untergebenen verschiebt sich die Macht auf die Seite seiner Arbeitskräfte. Das kann zu einem befreienden Moment führen, nämlich dann, wenn der Untergebene seine Kenntnisse nutzt, um sich aus Fremdherrschaft und Unterdrückung zu befreien. Dienen wird bei Hegel zu einem Mittel der eigenen Unabhängigkeit, das Dienstverhältnis zu einem Machtinstrument. Niemand ist heute mehr das persönliche Eigentum eines anderen. Für Bruno Gransche heißt das jedoch nicht, dass ökonomisch gesehen dienende Berufe besonders gut gestellt wären. Das finde ich auch eine spannende Entwicklung, dass gerade der Dienst am Menschen, die pflegenden Berufe, dass die mit zu den prekärsten Verdienstverhältnissen in Deutschland gehören. Wir haben ja enorme Produktivitätszuwächse durch die Automatisierung und jetzt Digitalisierung und begonnen mit der Industrialisierung, schaffen wir es ja, erheblich mehr Wohlstand zu generieren, als das früher möglich war. Internet der Dinge, smarte neue Welt, Industrie 4.0, Schlagworte, die uns eine Zukunft verheißen, in der wir uns um nichts mehr kümmern müssen. Denn wir werden von stummen Dienern umgeben sein, die alles für uns regeln. Von der autonom fahrenden Limousine bis zum Kühlschrank, der selbstständig Bier bestellt. Pflegerische Berufe und viele Sparten des Dienstleistungsgewerbes können jedoch nur dann digitalisiert werden, wenn man einen hohen Verlust an Mitmenschlichkeit und emotionale Kälte in Kauf nimmt. Einen Roboter, der uns bei der Weinauswahl berät oder im Kinderkrankenhaus Trost spendet, können und wollen sich die wenigsten Menschen vorstellen. Trotzdem. Eine Tendenz der modernen Arbeitswelt geht in diese Richtung. Weg von einer Philosophie des Dienens und der Hingabe. Wo immer mehr automatisiert werden kann, an Technik delegiert werden kann, bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als dringend diese Wertschätzung für nicht an Technik delegierbare, direkt zwischenmenschliche Dienstleistungen zu ändern und natürlich auch die anders zu bezahlen. Wir haben da ein Problem, was technischen Ersatz von Arbeit angeht, was die Umverteilung oder die Gewinne von Automatisierung betrifft. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. So beschrieb Ende des 18. Jahrhunderts der Philosoph Immanuel Kant einen Zusammenhang, der für die Bedeutung des Dienens eine zentrale Rolle spielt. Denn Kant forderte, einen Menschen niemals nur als Mittel, sondern zugleich auch als Zweck zu behandeln. Der ethische Grundsatz dahinter lautet, jemand darf einen anderen nicht ausschließlich zu seinem Instrument machen und damit verhindern, dass er eigene Ziele und Zwecke verfolgen kann. Der Philosoph Bruno Gransche setzt diesen Gedanken Kants in Beziehung zum Faktor Dienen. Wenn man diese Konstellation auf das Dienen überträgt, dann ergibt sich, dass jemand, der dient, der einen Dienst erweist, sich als Mittel zur Verfügung stellt, weil man etwas kann, gleichzeitig aber nicht nur als Mittel darin aufgeht. Das wäre nämlich genau im Gegensatz zu Kant, was mit Sklaven passiert ist, und deswegen verwerfen wir das heute. Und der Unterschied ist, glaube ich, genau der, dass Sklaven eben zum Mittel gemacht wurden und ihnen verwehrt wurde, auch als Zweck gelten zu dürfen. Alle sogenannten praktischen Menschen haben ein Geschick zum Dienen. Das eben macht sie so praktisch, sei es für andere oder für sich selber. Für Bruno Gransche ist es unter anderem dieses Zitat des Denkers Friedrich Nietzsche, das eine Brücke zum Dienen in der Moderne baut. Denn es ist längst nicht mehr so, dass der Dienende der Dumme und damit der willenlose Befehlsempfänger ist. Der Zusammenhang von Nietzsche, dass praktische Menschen ein Talent zum Dienen haben, besagt meines Erachtens genau das, dass im Gegensatz zu theoretischen Menschen praktische Menschen etwas können in der Praxis, dass sie dann anbieten können und deswegen sich zum Dienen eignen. Das ist aber gerade nicht gemeint im Sinne von Abhängigkeit in einem Dienstverhältnis zu irgendwelchen Kommando- oder Befehlsstrukturen, sondern es ist gerade das, etwas zu können in der Praxis, das andere brauchen und das über einen Dienst zur Verfügung zu stellen, eben anderen dienlich zu sein. Versucht man, die Philosophie des Dienens auf den Punkt zu bringen, so lässt sich sagen, Dienen ist immer ein zur Seite stehen, sich anderen ohne äußeren Zwang und eigene Erwartungen zur Verfügung zu stellen. Insofern hat eine Ethik des Dienens noch lange nicht ausgedient. Michael Reitz mit einem Streifzug durch die Philosophie des Dienens. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Philosophie. Regie führte Christiane Klenz. In der Technik war Sieglinde Herrmann. Es sprachen Caroline Ebner, Armin Berger, Christian Schuler und Hemmer Michel. Redaktion Bernhard Kastner.